Jeden Tag bin ich so blau. Jeden Tag bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau. Jeden Morgen mach ich auf mit hübschen Menschen neben mir. Doch genießen kann ich's nicht. Ich brauch erstmal ein Bier. Jeden Tag bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau. Abends an der Bar, du fragst, kommst du mit nach Haus? Ich sag ja gern, doch zuerst trink ich die Kneipe aus. Jeden Tag bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau. Jeden Tag bin ich so blau. Jeden Tag bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau. Seh ich ne holle Nazi-Sau, weiß und stolz darauf, ich bleib lieber blau. Jeden Tag bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau. Jeden Tag bin ich so blau. Bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau. Ich komm da nicht mehr raus. Jeden Tag bin ich so blau.